Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae. Ihn begleiteten die verantwortlichen Funktionäre des Setgar der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un trat zuerst ins Traditionskabinett ein. Er sagte, dank der Fürsorgen vom Genossen Kim Jong-il sei die Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae gegründet worden. Bei der Besichtigung der Ausstellung der Leichtindustrieprodukte der Stadt Pyongyang im August 1984 habe Kim Jong-il die Produkte der Fabrik hochgeschätzt. Die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik sollten das Vertrauen und die Fürsorge von Kim Jong-il niemals vergessen. Sie sollten voller Stolz in einer Fabrik zu arbeiten, die von den Fürsorgen von Kim Jong-il zeuge und der die Partei große Aufmerksamkeit schenke, ihren Volkswirtschaftsplan nach Kennziffern übererfüllen und dadurch zur Verbesserung des Volkslebens aktiv beitragen. Kim Jong-un besichtigte die Produktionsprozesse für Reisverschluss, Melaminharz-Erzeugnisse und Souvenirs und den Warenmusterraum und informierte sich dabei ausführlich über die Produktion und die Qualitäten der Waren. Er äußerte seine große Zufriedenheit damit, dass die Fabrik einen neuen modernen technischen Prozess für Massenproduktion von Reißverschlüssen aus Plastik und Metall, die für die Produktion von Taschen, Schuhen und Sportartikeln nötig seien, geschaffen habe und die Produktion forciere. Er sprach wie folgt: Alle Reißverschlussproduktionsanlagen wie Web, Form, Kettel, Schneide und Prüfmaschine sind ganz modern. Besonders gefällt es mir sehr, dass die Reißverschlüsse aus einheimischen Rohstoffen und Materialien mittels der eigenen Zubehöre hergestellt werden. Bei der Durchsetzung des Kurses der Partei auf die Herstellung von einheimischen Produkten hat die Fabrik einen rühmenswerten Erfolg erzielt. Die Fabrik hat eine große Reißverschlussproduktionskapazität. Sie kann die Reißverschlüsse, die für die Produktion von verschiedenen Bedarfsartikeln wie Schultaschen, Schuluniformen und Schuhen nötig sind, in ausreichenden Mengen herstellen. In der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-su wurde ein einheimischer Stoffproduktionsprozess für Taschen geschaffen. Und nun verfügt die Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae über einen eigenen Reißverschlussproduktionsprozess. So können unsere Kinder und Schüler mit den Taschen, die mit einheimischen Stoffen und Reißverschlüssen hergestellt werden, versorgt werden. Auch der Produktionsprozess für Melaminharz-Erzeugnisse, die ganz schön aussehen und sehr bequem zu benutzen sind, ist ausgezeichnet ausgestattet worden. Bei der Modernisierung des Produktionsprozesses für Souvenirs sind große Fortschritte erzielt worden. Die Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae hat eine wichtige Mission. Dann stellte Kim Jong-un der Fabrik mehrere Aufgaben. Er wies darauf hin, die Reißverschlussproduktion auf einem hohen Niveau zu normalisieren, die Reißverschlüsse in verschiedenen Formen und Farben herzustellen, große Kraft für die Verbesserung der Warenqualitäten einzusetzen, die Sorten der Melaminharz-Erzeugnisse zu vermehren und deren Qualitäten konsequent zu sichern, mit den Maschinen und Anlagen behutsam umzugehen, das Studienkabinett für Wissenschaft und Technik richtig zu betreiben und große Aufmerksamkeit auf die Versorgung der Belegschaft zu richten. Er sagte voller Freude, in der Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae, die dem Antlitz der zivilisierten sozialistischen Nation entsprechend herrlich rekonstruiert worden sei, gäbe es die modernen Produktionsprozesse für Reißverschluss und Melaminharz-Erzeugnisse. Dadurch sei eine neue Produktionsbasis für Bedarfsartikel der Bevölkerung geschaffen worden, die sich auf eigene Kraft und Technik und einheimische Rohstoffe und Materialien stütze. Er sei wirklich gut gelaunt, weil man eine notwendige Sache für die Bevölkerung erledigt habe. Er hob hervor, durch die bessere Ausstattung der Leichtindustriefabriken und die Nutzung der einheimischen Rohstoffe und Materialien im Einklang mit den Forderungen des Zeitalters der Wissensökonomie sei die Produktion zu aktivieren. Das sei eine wichtige Sache für die Befriedigung der wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung nach Konsumgütern und die Demonstrierung der Vorzüge und Lebenskraft der sozialistischen Gesellschaftsordnung der DVRK. So ordnete er an, die vorhandenen leichten Industriefabriken ausgezeichnet zu rekonstruieren und mehr moderne Produktionsbasen für Bedarfsartikel der Bevölkerung zu schaffen, die über Maschinen und technische Prozesse von Spitzenklasse verfügen. Kim Jong-un äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik mit einer richtigen Anschauung über das Volk die qualitätsgerechten Bedarfsartikel, die den Geschmäcken und Schönheitsgefühlen der Bevölkerung entsprechen, bei ihr populär sind und von ihr anerkannt werden, in größeren Mengen herstellen und ihrer Verantwortung und Pflicht bei der Verbesserung des Volkslebens gerecht werden. Dann ließ er sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.